Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Was uns zusammenhält, auf Englisch The Human Swarm, so heißt ein neues Sachbuch, das uns erklären möchte, was genau Gesellschaft ausmacht und was uns Menschen darin unterscheidet von den Gemeinschaften anderer Tiere. Geschrieben hat es der US-amerikanische Tropenbiologe und Verhaltensforscher Mark W. Moffett, den ich gestern bereits dazu befragen durfte. Viele Jahrzehnte hat sich Moffett mit Ameisen beschäftigt und mit Primaten, aber er sagt, nirgendwo hat er eine so weltumspannende und verbindende Gemeinschaft gefunden wie bei uns Menschen. No, and even for humans, this global entity is very weak. We tend to associate with specific societies and we Nein. Und selbst bei den Menschen ist diese globale Einheit sehr schwach. Wir neigen dazu, uns bestimmten Gesellschaften anzuschließen. Diese Gesellschaften sieht man auch bei Ameisen und bei Arten wie Schimpansen und Löwen und so weiter. Die Fähigkeit von Menschen, über Nationen hinauszugehen und größere Einheiten zu bilden, ist etwas, das man nirgendwo sonst findet. Und auch hier bei den Menschen ist es nur schwach ausgeprägt. Unsere primäre Verbindung wird immer die zur Nation sein. Und unsere Leidenschaften werden sich an diesen Gesellschaften orientieren. Gibt es in der Tierwelt so etwas wie den Normalzustand bezogen auf den Umgang mit Fremden, also selbst wenn diese Fremden der eigenen Spezies entstammen? Yes, for the difference for humans and most other vertebrate animals is our Den Unterschied zwischen Menschen und den meisten anderen Wirbeltieren erkläre ich gern am Beispiel eines Cafés. Wir machen uns gar nicht klar, wie faszinierend so ein Kaffeehaus ist. Wir können da reingehen und verspüren überhaupt nicht den Wunsch, alle Leute darin umzubringen oder voller Angst davonzulaufen oder zumindest an alle heranzutreten und zu schauen, wer sie sind. Für einen Schimpansen wäre das unmöglich. Ein Schimpanse muss alle anderen in einem Raum kennen. Schimpansen dulden keine Fremden in ihrem Leben. Diese Fähigkeit der Menschen, die so simpel zu sein scheint, war ein Wendepunkt in der Evolution, der weitgehend ignoriert wurde. Sie hat uns die Möglichkeit gegeben, Gesellschaften von Tausenden und schließlich sogar von Millionen Individuen zu bilden. Nun haben aber doch auch Tiere komplexe Formen von Gemeinschaften entwickelt. Sie leben zusammen in Herden, in Schwärmen. Bienen gründen ganze Völker. Die Elefanten sind eine eng verbundene Sippe. Affen leben in großen Gruppen. Was fehlt diesen tierischen Gemeinschaften zu dem, was wir Menschen Gesellschaft nennen? Well, what you have in an animal herd or a Eine Tierherde oder ein Fischschwarm ist normalerweise keine Gesellschaft. Die einzelnen Individuen sehen sich gegenseitig nicht als Mitglieder, die zu diesen Gruppen dazustoßen oder sie verlassen können. Um eine Gesellschaft zu bilden, braucht es das Gefühl der Zugehörigkeit, dass man zum Beispiel für diese Gruppe kämpfen oder auch sterben würde. Diese Gruppen überdauern Generationen. Man ist nicht freiwillig Teil davon, sondern wird hineingeboren und wird wohl auch darin sterben. In diesem Fall kann man sehen, dass nur bestimmte Arten von Tieren Gesellschaften haben. Schimpansen bilden Gemeinschaften. Elefanten haben Kerngruppen. Diese größeren Gruppen sind keine Gesellschaften, sie sind nur Zusammenschlüsse von Individuen mit zeitlich begrenzten Zielen, sozusagen Zweckgemeinschaften. Eine Gesellschaft zu haben, ist etwas sehr Besonderes. Nur sehr wenige Arten bilden Gesellschaften und mit die komplexesten darunter sind soziale Insekten, wie Ameisen. Ein Affe, der ein fremdes Areal betritt, kann ganz schön Probleme bekommen. Wie schaffen wir es, friedlich mit Fremden zusammen oder zumindest nebeneinander zu leben, wir Menschen? In meinem Buch erkläre ich, dass wir uns in einem frühen Stadium unserer Evolution von unseren Vorfahren wegentwickelt haben. Schimpansen und die meisten anderen Wirbeltiere müssen einander kennen. Um das zu vermeiden, um größere Gesellschaften gründen zu können, braucht es eine Art Zeichen, ein Symbol oder Merkmal. Etwas, an dem man identifizieren kann, ob ein Individuum zur Gesellschaft dazugehört oder nicht. Wenn man einmal sehen kann, dass eine Person zur eigenen Gruppe dazugehört, können auch immer mehr Individuen dazukommen, solange sie dasselbe Merkmal oder Zeichen aufweisen. Und man kann sich mit ihnen also im Café sicher fühlen. Dieses Café kann so groß sein, wie man es sich nur vorstellen mag. Die meisten der anderen Arten können nur Gesellschaften mit ein paar Dutzend Individuen haben, weil das Gedächtnis für mehr nicht ausreichen würde. Menschen können natürlich Gesellschaften von bis zu 1 Milliarde Individuen haben, wie im Fall der Chinesen. Aber warum tun wir das überhaupt? Was hatten wir evolutionär davon, dass wir so große soziale Gesellschaften ausgebildet haben? Eine große Gesellschaft hat einer kleineren gegenüber natürlich Vorteile. Sie kann Ressourcen und Land effektiv kontrollieren. Die zugehörigen Individuen können davon stark profitieren. Man braucht eine Menge mentaler Energie, um jeden Einzelnen im Blick zu behalten, wie das die Schimpansen tun. Ein Schimpanse muss jeden kennen, das heißt, er muss über alle informiert sein. Wir müssen das nicht mehr tun. Unsere Gehirne nehmen die Individuen um uns herum sehr schnell auf und klassifizieren sie als zugehörig oder nicht, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen. Es ist also tatsächlich eine einfachere Art, Gesellschaften zu bilden. Und wenn wir das einmal getan haben, dann können wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist für uns oder die Gesellschaft oder ein Netzwerk von Freunden zum Beispiel. Nun ist der große Traum vom völkerverbindenden Internationalismus ja aktuell in einer Krise. Die UNO stößt an ihre Grenzen und wird gerade aus den USA kritisiert als teures und ineffektives Hobby von Idealisten. Die Politik bekennt sich wieder zur undiplomatischen Wahrheit. Die Nationen kennen keine Freunde, nur Interessen. Haben Sie keine Angst, Ihr Buch könnte in wenigen Jahren von einer ganz anderen Realität überholt werden, von der Rückkehr der Weltkriege und Egoismen? Diese Möglichkeit gibt es immer, aber die Vorstellung, dass Gesellschaften verschwinden, ist ein Hirngespinst. Wir wollen unsere Gruppen nicht aufgeben. Sie geben uns Bedeutung und Bestätigung. Sich von Gesellschaften zu verabschieden, würde gegen ein vollkommen zeitloses Verlangen in unserer Psyche verstoßen. Die Idee des Kosmopolitismus, des Weltbürgertums, einer universalen Gesellschaft, die die Nationen ersetzen könnte, ist unmöglich. Gesellschaften verschmelzen nie einfach so miteinander, weder bei Tieren noch bei Menschen. Es geschah bisher nur durch Eroberungen und Kriege, dass Gesellschaften andere übernommen haben. Wir müssen also unsere Beziehung zueinander regeln, hoffentlich auf klügere Art und Weise, ohne Aggression. Die Schwierigkeit dabei ist, dass, wenn es Mangel an Ressourcen oder Spannung auf der Welt gibt, auch die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass Gesellschaften Aggression als Mittel wählen. Aber selbst wenn wir uns aufeinander verlassen, wenn wir uns gegenseitig brauchen, mindert das nicht die Bedeutung unserer Unterschiede. Die Gesellschaften werden uns erhalten bleiben. Sie werden eine grundlegende Einheit des menschlichen Soziallebens bleiben. Wir werden weiterhin Beziehungen zwischen Gesellschaften regeln. Wir sind immerhin in der Lage dazu. Schimpansen können das nicht. Ameisen kennen nur Krieg. Ameisen können keinen Frieden zwischen verschiedenen Gesellschaften entstehen lassen. Ist also in Wirklichkeit der Human Swarm, der Menschenschwarm, wie Ihr Buch im Original heißt, also das, was uns zusammenhält, gar nicht so human und edel und die Utopie von einer Weltgemeinschaft im Grunde unmöglich? Ich bestreite nicht die Möglichkeit einer utopischen Welt. Das ist etwas, das Menschen tun können, was nur sehr wenige andere Lebewesen können, darunter Elefanten, Bonobos und Delfine. Die haben Gesellschaften, aber auch Freundschaften zwischen Gesellschaften. Dafür braucht man natürlich eine Menge sehr vorsichtiges und durchdachtes Management, da Streitigkeiten zwischen einzelnen Gesellschaften zu sozialen Zusammenbrüchen führen können, die verheerend sein können. Es muss also auf globaler Ebene ein Organ wie die UNO geben. Und für die Chance einer utopischen Welt müsste dieses noch viel effektiver sein. Bis jetzt verfügen wir noch nicht über den sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungsstand, um herauszufinden, wie wir so etwas umsetzen könnten, auch in schwierigen Zeiten, wie wir sie heute erleben. Das sagt der US-amerikanische Tropenbiologe Mark W. Moffett. Sein Buch »Was uns zusammenhält – Eine Naturgeschichte der Gesellschaft« ist erschienen im Verlag S. Fischer. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und übersetzt hat Corbinian Frenzel.